Turn with me, please, to Hebrews chapter 12. Schlagen wir Hebräer Kapitel 12 auf. And we'll talk a little bit about our Father in heaven. Und wir werden ein wenig über unseren Vater im Himmel sprechen. This is the third part of our Calvary Road series. Das ist der dritte Teil unserer Serie über den Kreuzesweg. And we're going to cross it with Father's Day today. Und wir werden es mit dem Vatertag verbinden heute. And let's ask the Lord to bless these words. Bitten wir den Herrn, dass er diese Worte segnet. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, danke für this heute, time. Für diese Zeit. We ask you to bless these words to our hearts. Und wir bitten dich, dass du diese Worte an unseren Herzen segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. For those who are guests this morning, für diejenigen, die Gäste sind heute Morgen, we've spent the last 2 weeks doing a series called the Calvary Road. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, über eine Serie zu sprechen, genannt der Kreuzesweg. The Calvary Road is the road of undeserved suffering. Der Kreuzesweg, das ist der Weg des unverdienten Leidens. In 1 Peter chapter 2, verse 21, und im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21, Peter says that we are called to this. Sagt Petrus, dass wir dazu berufen sind. And we're following a book called The Calvary Road. Und wir gehen da durch ein Buch, das nennt sich Calvary Road. It's in the back there on the book table. Das gibt es hinten am Büchertisch. And it's written by a man named Roy Hessian. Und der Autor heißt Roy Hessian. In 1950. 1950 ist es and publiziert it's just worden. Worth its weight in gold. Und es ist es wert. He speaks about the way of brokenness. Und er spricht über den Weg der Gebrochenheit. That all of us experience undeserved suffering. Alle von uns erleben unverdientes Leid. Nothing will test our humility and our godliness more than when we suffer something we do not deserve. Nichts wird unsere Demut und unsere Gottesfürchtigkeit mehr auf die Probe stellen, als dass wir etwas leiden, was wir nicht verdienen. Whether it's from a family member or a boss, ob es von einem Familienmitglied ist oder von einem Boss, from a teenager oder einem Jugendlichen or whoever, oder wer auch immer. And we have to make a decision on this road. Und wir müssen auf diesem Weg eine Entscheidung treffen. We can depart, wir können abweichen, and go the way of bitterness, und den Weg der Bitterkeit gehen, which the majority choose, und das wählt die Mehrheit. Or we can stay on the road, oder wir bleiben auf dem Weg, and travel the road or the way of brokenness, und gehen den Weg der Gebrochenheit. Brokenness before a living God, Gebrochenheit vor einem lebendigen Gott, or bitterness before sinful men, oder Bitterkeit vor sündigen Menschen. And if we stay on the road of brokenness before God, und wenn wir auf diesem Weg der Gebrochenheit vor Gott bleiben, we come to the cross, dann kommen wir zum Kreuz. And the cross is the doorway to the way of holiness. Und das Kreuz ist die Tür zu dem Weg der Heiligkeit. And the way of holiness is the way of indescribable blessing. Und der Weg der Heiligkeit ist der Weg des unbeschreiblichen Segens. It is the presence of God. Es ist die Gegenwart Gottes. It is being set apart with God. Es ist, mit Gott zur Seite gestellt zu sein. It's not just being set apart so people think I'm holy. Es bedeutet nicht nur, auf die Seite gestellt zu sein, so dass Menschen denken, dass ich heilig bin. In a religious way. In einer religiösen Art und Weise. But the whole thing about holiness is that I'm with God. Sondern das, worum es bei Heiligkeit geht, ist, dass ich mit Gott bin. And what makes me different, und was mich anders macht, is that I fellowship with a living God. Dass ich mit einem lebendigen Gott Gemeinschaft habe. Now that brings us to this morning's message. Und das bringt uns zur Botschaft von heute Morgen. We're going to talk this morning about the way of fellowship. Wir werden über die Gemeinschaft, über den Weg der Gemeinschaft sprechen heute Morgen. How do I know that I'm on the way of holiness? Wie weiß ich, dass ich auf dem Weg der Heiligkeit bin? The number one activity on the way of holiness, die Nummer eins Aktivität auf dem Weg der Heiligkeit, is fellowship. Ist Gemeinschaft. Fellowship with God and fellowship with each other. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. And if I look at my fellowship, und wenn ich meine Gemeinschaft anschaue, it will be a good indicator whether I'm actually on the way of holiness or not. Dann wird es ein sehr guter Hinweis sein, ob ich auf dem Weg der Heiligkeit bin oder nicht. Now before we go into that, let's go to Hebrews 12. Schauen wir uns Hebräer 12 an. And we very clearly see the picture of the way of the Calvary Road. Und da sehen wir sehr klar das Bild von dem Kreuzesweg. Look at verse 2. Schauen wir uns Vers 2 an. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Now here comes the Calvary Road. Und jetzt kommt der Kreuzesweg. Who for the joy set before him endured the cross. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Consider him who endured such opposition from sinful men. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. So that you will not grow weary and lose heart. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Do we have that video ready for now? Can we show that now? Haben wir das Video bereit? I would like to show you just a portion of the Passion. Ich möchte euch einen Teil von der Passion zeigen. And if it is too disturbing, just look down. Und wenn es euch irritiert, dann könnt ihr runterschauen. But the actual crucifixion of Christ was far worse than this. Aber die eigentliche Kreuzigung von Christi war viel schlimmer als das. In this, they don't show the most agonizing part of the crucifixion. Darinnen zeigen sie nicht den fürchterlichsten Teil der Kreuzigung. The worst part of crucifixion was suffocation. Das Schlimmste an der Kreuzigung war das Ersticken. And the constant movement up and down. Und die ständige Bewegung auf und ab. To try to get air in the lungs. Um zu versuchen, Luft in die Lungen zu bekommen. Which then caused more pain in the feet and in the hands as you were moving off the nails. Was dann wiederum viel mehr Schmerzen in den Füßen und in den Händen bewirkt hat, wenn man die Nägel bewegt. And I was wondering if maybe we shouldn't show this morning. Ich habe mich gefragt, ob wir das vielleicht nicht zeigen sollten heute Morgen. But it's the way it was. Aber es ist einfach so, wie es gewesen ist. And it's a tearjerker. Und es bewirkt Tränen. But it's the foundation of this series. Aber es ist die Grundlage von dieser Serie. The Calvary Road. Der Kreuzesweg. So let's read the text one more time. Lesen wir noch einmal den Text. And see if you have a different feeling about it now. Und sehen wir uns an, ob wir das jetzt unterschiedlich empfinden. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Who for the joy that was set before him endured the cross. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. And look at verse 3. Schauen wir uns Vers 3 an. Consider him who endured such opposition from sinful men. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. So that you will not grow weary and lose heart. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. We are on the Calvary Road. Wir sind auf dem Weg des Kreuzes. It's the road of undeserved suffering. Und es ist der Weg des ungerechten, unverdienten Leids. For being a Christian. Dafür, dass wir Christ sind. For being a person. Ein Mensch zu sein. In whatever way. In irgendeiner Form. And we lose heart. Wir ermatten. And we become bitter. Und wir werden bitter. But consider him who endured such contradiction. Aber achte auf den, der solchen Widerspruch erlitten hat. Look at verse 5. Schauen wir uns Vers 5 an. My son, do not make light of the Lord's discipline. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Vers 7. Endure hardship as discipline. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. God is treating you as sons. Gott behandelt euch als Söhne. For what son is not disciplined by his father? Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Verse 10. Vers 10. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. Unsere Väter züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. But God disciplines us for our good. Gott aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Is this almost unbelievable? Das ist fast unglaublich. That God is so involved in my life that he's actually disciplining me? Dass Gott so sehr an meinem Leben teilnimmt, dass er mich diszipliniert. Is my Christianity such? Ist das mein Christsein? That I actually know this? Dass ich das weiß. God disciplines us for our good. Gott züchtigt uns zu unserem Besten. Look at this. Schaut euch das an. That we may share in his holiness. Damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben. The way of brokenness. Der Weg der Gebrochenheit. Brings us to the way of holiness. Bringt uns zum Weg der Heiligkeit. We are called to this. Wir sind dazu berufen. Jesus walked this road himself. Jesus ist diesen Weg selbst gegangen. Unless we walk this road, we will not come to the way of holiness. Wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann kommen wir nicht zum Weg der Heiligkeit. Because we're so filled with ourselves. Denn wir sind so sehr mit uns selbst gefüllt. That we would not even believe it. Dass wir es nicht glauben würden. How often we claim our rights. Wie oft stehen wir auf unsere Rechte? How we defend ourselves. Wie oft verteidigen wir uns Do you selbst? Know what you did to me? Weißt du, was du mir angetan And hast? We're so human. Und wir sind so menschlich. We're so sinful. Und so sündig. And the Lord, our Father in heaven, wants to expose this. Und der Herr, unser Vater im Himmel, er möchte das offenlegen. And bring us to a place of brokenness. Und uns zu einem Ort der Gebrochenheit führen. Where we recognize Self, wo wir das Selbst erkennen, in all of its selfishness, in all seiner Selbstsucht, and we confess it to God, und wir bekennen es Gott, and we repent of it, und wir tun Buße davon. We just say, God, und wir sagen, Gott, I never realized I was so proud. Ich habe nicht bemerkt, dass ich so stolz bin. Until I saw myself react in that situation. Bis ich mich selbst in dieser Situation gesehen habe, wie ich reagiere. Would you forgive me? Würdest du mir vergeben? This is repentance. Das ist Umkehr. It was so wrong of me. Es war so falsch von mir. Please cleanse me. Bitte reinige mich. And when we do this, as we said last week, we pass through the cross. Und wenn wir das tun, so wie wir letzte Woche gesagt haben, dann gehen wir durch das Kreuz. We receive forgiveness from God. Wir empfangen Vergebung von Gott. And we find ourselves in the realm of holiness. Und wir finden uns wieder in der Umgebung der Heiligkeit. We don't really actually know how we got there. Und wir wissen nicht einmal, wie wir dorthin gekommen sind. The Holy Spirit just did it. Der Heilige Geist hat es einfach Our getan. Conscience is cleansed. Unser Gewissen ist gereinigt. We have peace. Wir haben Frieden. The sense of joy. Das Empfinden von Freude. There's like nothing between us and God. Und es gibt nichts zwischen uns und Gott. And we just think, wow, this is life in the Spirit. Und wir denken uns, das ist das Leben im Geist. And then we begin to pray. Dann beginnen wir zu beten. God answers us. Gott antwortet uns. We ask him questions. Wir stellen ihm Fragen. We talk with him. Wir sprechen mit ihm. And we're in this very real relationship. Und wir sind in dieser realen Beziehung with the creator of the universe, mit dem Schöpfer des Universums, who says he's my father. Der sagt, dass mein Vater ist. And suddenly I have joy unspeakable. Und plötzlich habe ich unaussprechliche Freude. Now let's go a little further. Gehen wir ein bisschen weiter. Verse 11. Vers 11. No discipline seems pleasant at the time. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, but painful. Sondern Traurigkeit. And God brings us through circumstances that are painful. Gott bringt uns in Umstände, die schmerzhaft sind. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Danach aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. And peace. Und Frieden. Now watch this. For those who have been trained by it. Für diejenigen, die darin trainiert wurden, geübt wurden. How long have we been thinking in terms of God training me? Wie lange haben wir in dieser Art darüber nachgedacht, dass Gott mich übt? Training me. Er trainiert mich. He's training me like a coach. Er bildet mich aus, so wie ein Ausbildner. He's training me like my father. Er bildet mich aus wie mein Vater. I've been thinking like this since I was 19 years old. Ich denke darüber nach, seit ich 19 bin. Going through situations and believing God is preparing me. Durch Situationen hindurchgehen und glauben, dass Gott mich vorbereitet. For something. Für irgendetwas. He's training me. Er bildet mich aus. This person I'm working with because God is training me. Die Person, mit der ich arbeite, mit der arbeite ich, weil Gott mich ausbildet. And the discipline doesn't work together for the good for everybody. Und diese Züchtigung, die wirkt nicht zum Guten für jeden. Because some people become bitter. Denn einige werden bitter. Because they refuse to recognize that it's their father. Denn sie lehnen es ab, anzuerkennen, dass es ihr Vater ist. And they will argue, but wait, no. Don't even tell me the Bible right now. Und sie werden diskutieren und sagen, warte, sag mir jetzt gar nicht was von der I'm Bibel. Talking about reality. Ich spreche über die Realität. You don't know what this person is doing to me. Du hast keine Ahnung, was diese Person mir antut. Okay, did you ever see the Passion? Okay, hast du jemals die Passion Christi gesehen? Well, you should watch it. Du solltest es anschauen. Then you should watch it and see what people did to Christ. Und du solltest sehen, was Menschen Christus angetan haben. And not a word came out of his mouth. Und kein Wort kam raus aus seinem Mund. And then you come back and you tell me what these people have done to you. Und dann kommst du zurück und dann sagst du mir, was diese Menschen dir angetan haben. And I will show you 1 Peter 2:21. Und ich werde dir 1. Petrus 2:21 zeigen. That we were called to walk in the footsteps of our Savior. Dass wir berufen sind, in den Fußstapfen unseres Erlösers zu Because gehen. It's the only way that we can partake of his holiness. Denn es ist der einzige Weg, an seiner Heiligkeit teilzuhaben. Why or how? Warum oder wie? Here am I, filled with myself. Hier bin ich, gefüllt mit mir selbst. Ambitious, ich bin ambitious, ambitioniert. Ehrgeizig. I'm self-centered. Ich bin selbstzentriert. I'm proud, ich bin stolz. But I know how to cover it. Aber ich weiß, wie ich es bedecken kann. People think I'm humble, but I'm actually not. Menschen denken, dass ich demütig bin, aber eigentlich bin ich es nicht. I use people. Ich manipuliere, ich verwende Menschen. Everything centers around me. Und alles dreht sich um mich. And I try to pray. Und ich versuche zu beten. And heaven is like a stone. Und der Himmel ist wie ein Stein. And I say, oh God, I want to know you. Und ich sage, oh Gott, ich möchte dich kennen. God says, good. Und Gott sagt, gut, I'm happy. Ich bin froh. And God begins to engineer circumstances. Und Gott beginnt, Umstände einzuleiten. In answer to this prayer. Als Antwort auf dieses Gebet. Daniel, chapter 4, verse 37. Daniel Kapitel 4, Vers 27. God knows how to humble the proud. Gott weiß, wie er den Stolzen demütigt. He knows exactly what to do. Er weiß ganz genau, was er tun muss. So here I am, being broken by circumstances. Also hier bin ich, gebrochen durch Umstände. Suddenly I find myself destroyed. Plötzlich finde ich mich komplett zerstört wieder. On my knees for the first time. Zum ersten Mal auf meinen Knien. And saying, God, is this me? Und ich sage, Gott, bin das ich? Are you doing this to me? Tust du mir das an? Please set me free from myself. Bitte rette mich von mir selbst. I only want to know you. Forgive me my sin. Ich möchte nur dich kennen. Bitte vergib mir meine Sünde. And I somehow pass through the cross. Und ich gehe irgendwie durch das Kreuz. When I ask for forgiveness. Wenn ich um Vergebung bitte. When I confess my fault. Wenn ich meine Schuld bekenne. I pass through and suddenly I'm on the other side. Dann gehe ich durch und plötzlich bin ich am anderen Ende. I don't even know that now I am holy. Ich weiß nicht einmal, dass ich jetzt heilig bin. I'm sanctified away from my selfishness. Ich bin gerechtfertigt weg von meiner Selbstsucht. I've been set apart from self. Ich bin von mir selbst abgesondert. It's on the other side of the cross over there. Es ist auf der anderen Seite des Kreuzes. And I'm on the way of holiness. Und ich bin auf dem Weg der Heiligkeit. I don't even know that I'm holy. Und ich weiß gar nicht, dass ich heilig bin. I don't even know the doctrines. Ich kenne ja die Lehren gar nicht. I've never even heard the word, you know. Ich habe das Wort noch nicht mal gehört. Only been a believer 6 months. Ich bin jetzt 6 Monate ein Christ. No one ever explained to me the word holiness. Niemand hat mir je den Weg der Heiligkeit erklärt. All I know is, alles was ich weiß, it's different. Es ist anders. I'm like in another domain. Ich bin wie in einer anderen Domain. You're holy. Ja, du bist heilig. I am. Ich bin. You're holy. You're du bist set apart to du bist abgesondert für Gott. By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Now, look what it says. Go to 1 John chapter 1. 1. Johannes Kapitel 1. Now, in the Da Vinci Code series we talked about the Gnostics. In der Serie Sakrileg haben wir über die Gnostiker geredet. The Gnostics were a non-Christian group. Die Gnostiker waren eine nicht-christliche Gruppe. Who were claiming they had this higher connection to God. Und die haben behauptet, dass sie eine höhere Verbindung mit Gott haben. And they were claiming that they were in fellowship with God. Und sie haben behauptet, dass sie in Gemeinschaft mit Gott sind. So the Apostle John writes this little letter at the end of the first century. Also schreibt der Apostel Johannes diesen Brief am Ende des ersten Jahrhunderts. In response to this claim. Als Antwort auf diese Behauptung. We have fellowship with God. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. And he says, you do not have fellowship. Und er sagt, with God. Ihr habt keine Gemeinschaft and mit watch Gott. What he says in verse 5. Schauen wir uns an, was er in Vers 5 sagt. This is the message that we heard from him and declare to you. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. God is light. Gott ist Licht. In other words, God is holy. In anderen Worten, Gott ist heilig. In him there is no darkness und at all. Keine Finsternis ist in ihm. Which means in him there is nothing wrong. Das bedeutet, dass nichts falsch ist an he ihm. Is holy. Er ist heilig. He is light. Er ist Licht. There's no darkness in him. Es gibt keine Dunkelheit in ihm. If we claim to have fellowship with him, wenn wir behaupten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, yet walk in the darkness, und wandeln in der Finsternis, we lie and do not live by the truth. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit. A lot of people who can easily claim I fellowship with God. Es gibt viele Menschen, die können sehr leicht behaupten, dass sie mit Gott Gemeinschaft haben. Really? Wirklich? Well, we'll test that this morning. Wir werden das prüfen heute we'll Morgen. Give you the test to test whether you are fellowshipping with God. Und wir werden die Prüfung aller Prüfungen geben, ob du mit Gott Gemeinschaft hast. And fellowship is the main activity on the way of holiness. Und Gemeinschaft ist die Hauptaktivität auf dem Weg der Heiligkeit. Look at verse 7. Schauen wir uns Vers 7 an. But if we walk in the light, wenn wir aber im Licht wandeln, as he is in the light, so wie er im Licht ist, meaning if we are holy as he is holy, das bedeutet, wenn wir heilig sind, so wie er heilig ist, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus his son purifies us from all sin. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Now flip to chapter 4. Jetzt schlagen wir Kapitel 4 auf. I'm going to read something from the Calvary Road book. Und ich werde etwas lesen aus dem Buch Calvary Road. This is page 28. Das ist auf Seite 28. Testing the depth and reality of a person's fellowship with God. Wenn wir die Tiefe und die Realität der Gemeinschaft einer Person mit Gott prüfen, we test it by the depth and reality of his fellowship with fellow believers. Dann prüfen wir dies mit der, anhand der Tiefe und Realität seiner Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Everything that comes as a barrier between us and another, alles was als Barriere zwischen mir und anderen kommt, however small, wie klein auch immer, comes as a barrier between us and God. Kommt als Barriere zwischen uns und Gott. You see this? Seht ihr das? We have found that where these barriers are not put right, und wir haben herausgefunden, wenn diese Barrieren nicht zurechtgebracht werden, they get thicker and thicker. Werden sie dicker und dicker. Until we find ourselves shut off from God. Bis wir uns abgeschnitten finden von Gott. Do you get the point? Habt ihr den Punkt? What is the test? Was ist die Prüfung? That I'm on the way of holiness? Wenn ich auf dem Weg der Heiligkeit bin. Am I fellowshipping with God? Habe ich Gemeinschaft mit Gott? But how do I know I'm fellowshipping with God? Wie weiß ich, ob ich Gemeinschaft mit Gott habe? Are you fellowshipping with your brothers? Hast du Gemeinschaft mit deinen Geschwistern? And if I have something between me and a brother, und wenn etwas zwischen mir und einem Geschwister that same thing is between me and God. Dann ist dasselbe zwischen mir und Gott. Wow, just puts chills down your back and you think. Wenn ihr daran denkt, dann kommt Gänsehaut auf den Rücken. Wow. You see, you can't get around the cross. Ihr seht, du kannst nicht um das Kreuz herumkommen. You're just not going to find your way. Du wirst deinen Weg nicht finden. You're going to try to sneak into the way of holiness. Wir versuchen uns reinzuschleichen in den Weg der Heiligkeit. We try to talk our way in there. und wir versuchen uns da reinzureden. We might even convince ourselves, yes, this is the peace of God, yes. Und wir werden uns vielleicht sogar selbst davon überzeugen, dass das der Friede Gottes ist. I know I'm living in adultery, but somehow I have peace. Ich weiß, ich lebe in Ehebruch, aber irgendwie habe ich Frieden. I know this is going to sound strange to you. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht seltsam für euch. I have had better fellowship with God ever since I've been living with her. Aber ich habe bessere Gemeinschaft mit Gott, seit ich mit ihr zusammenlebe. Have peace. Oh, ich habe einfach Frieden. You do. Hast du? Yes, it's so strange. It's ja, das ist so seltsam. Difficult to explain. Es ist auch schwer zu erklären. I'm sure it's hard to explain. Ja, ich glaube, das ist schwer zu erklären. Very hard to explain. Sehr schwer zu erklären. And you have no problem with your brothers and sisters. Und du hast kein Problem mit deinen Geschwistern? Well, yeah, actually I do. Naja, eigentlich schon. But they don't understand. Aber die verstehen das they just nicht. Don't understand the grace of God. Die verstehen die Gnade Gottes nicht. Like I do. So wie ich es verstehe. So you have amazing fellowship with your father. Also du hast unglaubliche Gemeinschaft mit deinem Vater. But you have no fellowship with your brothers and aber du sisters. Hast keine Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Right. Richtig. Wrong. Falsch. 1 John chapter 4, verse 20. 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 20. Look at this. Schau dich das an. Vers 19. We love because he first loved us. Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. If anyone says, wenn jemand sagt, I love God, ich liebe Gott, yet hates his brother, und hasst seinen Bruder, he is a liar. Ist er ein Lügner? For anyone who does not love his brother, denn wer seinen Bruder nicht liebt, whom he has seen, den er gesehen hat, cannot love God, whom he has not seen. Dann kann er nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Wow. Somebody say, wow. Sag irgendjemand, wow. All say, the Baptists can say, hey, amen. Die Baptisten können Amen sagen. And if you're Pentecostal, praise the Lord. Und die Pfingstler preisen den Herrn. The rest of us just say, like, wow. Der Rest von uns like, sagt einfach, wow. This is heavy. Just like say, this is heavy stuff, boy. Das ist heavy. Do you know what the main sin is? The sin of sins? Wisst ihr, was die größte Sünde ist? Die Sünde aller Sünden. Why people will be separated for eternity from God? Und das auch der Grund, warum Menschen von Gott getrennt sein werden. It is the sin of denial. Das ist die Sünde des Verleugnens. I haven't done anything wrong. Ich habe nichts falsch gemacht. Nope. Nein. Would you pray about it? Würdest du darüber beten? No. Nein. Why don't you ask God if you did something wrong? Warum fragst du nicht Gott, ob du was falsch gemacht hast? I don't need to. I know I didn't do anything wrong. Ich habe nichts falsch gemacht. Denial. Verleugnung. God can deal with all kinds of sins. Gott kann mit allen möglichen Sünden umgehen. But denial he cannot deal with. Aber mit Verleugnung kann er nichts machen. He can deal with murder, adultery, anything. Er kann mit Mord, mit Ehebruch, mit allem kann er but was machen. When someone denies, aber wenn jemand verleugnet, we've been talking on Wednesday nights about displaced anger. Wir haben Mittwochabende darüber gesprochen, über fehlplatzierten Ärger. And we have two messages on the website. Und wir haben zwei Botschaften auf der Webseite. People who bring their anger Menschen, from one season into the next season. Menschen, die ihren Zorn von einer Zeit in die nächste mitnehmen. They are mad at somebody. Sie sind zornig auf jemanden. They have an open account with somebody from another season. Und sie haben eine Rechnung offen mit jemandem aus einer anderen, aus der Vergangenheit. And they just go through life as angry people. Und sie gehen durch das Leben als zornige Menschen. Angry fathers. Als zornige Väter. Angry mothers. Zornige Mütter. Angry whoever. Zornig, wer auch immer. They have an open account. Und sie haben eine offene Rechnung. It might even be anger at themselves. Und vielleicht ist es sogar Zorn auf sich selbst. Maybe they hurt somebody. Vielleicht haben sie jemanden gehört. Maybe even a child committed suicide or something. Vielleicht haben sie jemanden verletzt oder ein Kind hat Selbstmord begangen. And the parent blames themselves. Und die Eltern beschuldigen and sich selbst. They cannot forgive themselves. Und sie können sich selbst nicht vergeben. And they are angry at themselves. Und sie sind böse auf sich selbst. And they carry this anger from season to season. Und diesen Zorn nehmen sie mit von einer Zeit in die nächste. And they spend their life punishing person after person after person. Und sie verwenden ihr Leben, um eine Person nach der anderen zu bestrafen. And nobody knows why this person is so angry. Und niemand weiß, warum ist diese Person so zornig. But their anger spoils all of their relationships. Aber dieser Zorn vernichtet all ihre Beziehungen. And then the person sits in church. Und dann sitzt diese Person in der Gemeinde. Maybe is even an elder. Vielleicht sogar als Ältester. Somehow. Oder irgendwie sings in the choir. Singt im Chor. And the children look and see dad up there and they think, und die Kinder sehen den Papa dort und denken, it's so strange how dad acts in church. Es ist so seltsam, wie Papa sich in der Gemeinde verhält und wie er sich zu Hause verhält. Unresolved guilt. Das ist unverarbeitete Schuld. Has not passed through the cross. Es ist nicht durch das Kreuz durchgegangen. Cannot forgive yourself. Man kann sich selbst nicht vergeben. Cannot forgive a father who wasn't there. Kann nicht einem Vater vergeben, der nicht da will war. Will not or is not willing to sit down. Und ist nicht bereit, sich hinzusetzen. Before the Lord. Vor den Herrn. Take a piece of paper. Ein Blatt Papier zu nehmen. And say, God. Und sagen, Gott, do I have an account open with somebody? Habe ich mit irgendjemandem eine Rechnung offen? Please show me. Bitte zeig es mir. Was it a teacher? War es ein Lehrer? Was it a father? War es ein Vater? Was it myself? War es ich selbst? Maybe I hurt this girl when I was in high school. Vielleicht habe ich dieses Mädchen verletzt, als ich im Gymnasium war, oder diesen Jungen. And I just can't forgive myself. Und ich kann mir selbst nicht vergeben. And I don't even know I'm carrying this all these years. Und ich weiß es nicht einmal, dass ich all diese Jahre das mit mir herumgeschleppt habe. We were suggesting go before the Lord. Wir empfehlen, geh vor den Herrn. Ask God, und bitte Gott, over a 2-week period, show me, speak to me. Dass er dir zeigt, sprich zu mir, zeig mir. Do I have open accounts? Habe ich offene Rechnungen? Show me what I think they owe me. Zeig mir, was ich denke, was die mir schulden. Dad, you owe me a childhood. Papa, du schuldest mir eine Kindheit. You were never there. Du warst nie da. That's what you owe me. Das ist es, was du mir schuldest. And you know what? Und wisst ihr was? I'm going to pass through the cross with this thing. Ich werde damit durch das Kreuz gehen. I forgive you. Ich vergib dir. Even though you're dead. Obwohl du tot bist. I forgive you. Ich vergib dir. Just going to leave it right there. Ich werde es dort lassen. It's not a part of my life anymore. Es ist nicht mehr Teil meines Lebens. And I'm writing it down, dear God. Und ich schreibe nieder, lieber Gott, I'm documenting this thing today. Ich werde das heute dokumentieren, and I'm passing through the cross. Dass ich durch das Kreuz gehe. Maybe I even have to forgive myself. Vielleicht muss ich mir selbst vergeben. The most difficult thing to do. Das ist das Allerschwierigste. But do it for the sake of your kids. Aber tu es um deiner Kinder willen. For your wife, for your husband. Für deine Frau, für deinen Mann. Forgive yourself. Vergib dir selbst. Before you destroy all relationships. Bevor du alle Beziehungen zerstörst. Because unless this thing is dealt with, denn bevor damit nicht umgegangen ist, this thing that I have between me and people, wird diese Sache, die ich zwischen mir und Menschen is habe, also between me and God. Auch zwischen mir und Gott sein. And though God is gracious and long-suffering, und obwohl Gott gnadenvoll und langmütig ist, my fellowship with him stops at a certain level. Wird meine Beziehung mit ihm an einem bestimmten Punkt stoppen. He will keep bringing me to this point and bringing me to this point. Und er wird mich immer wieder zu diesem Punkt bringen. And focusing on it. Und drauf schauen. And I will either believe that God is doing this, und ich werde entweder glauben, dass Gott das tut, or I will blame it on people, oder ich werde Menschen die Schuld zuweisen, and walk the way of bitterness, und werde den Weg der Bitterkeit gehen, never knowing the way of brokenness, und werde den Weg der Gebrochenheit nie erkennen, never knowing the way of holiness, nie den Weg der Heiligkeit kennen, and never knowing the way of fellowship, und nie den Weg der Gemeinschaft kennen. So this morning we're going to have the Lord's Supper. Heute Morgen werden wir das Abendmahl feiern. And considering what we saw on the screen, und wenn wir das bedenken, was wir am Bildschirm gesehen when haben, the Lord said it is finished, wenn der Herr gesagt hat, als der Herr gesagt hat, es ist vollbracht, he closed the account on us. Da hat er die Rechnung auf uns zugemacht. He closed it. Er hat sie belegt. It's finished. Beglichen. Es ist vollbracht. Your sin is covered. Deine Sünde ist bedeckt. It's gone for anyone who would believe. Sie ist weg für jeden, der glaubt. Let's pray. Lass uns beten. Maybe there's someone here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. There's something between you and people, between you and God. Es gibt etwas zwischen dir und anderen, zwischen dir und Gott. If you died this morning, today, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wohin würdest du gehen? Do you have the confidence that you would be with God? Hast du die Gewissheit, dass du mit Gott sein wirst? Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? As I pray for you. Während ich für dich bete. Say, dear God in heaven. Sag, lieber Gott im Himmel. I am carrying an unbelievable burden. Ich trage eine unglaubliche Last. I don't even know where it comes from. Ich weiß nicht einmal, woher sie kommt. I am just an angry person. Ich bin einfach nur eine zornige Person. Please help me. Bitte hilf mir. Forgive me. Vergib mir. And help me to find the root. Und hilf mir, die Wurzel zu finden. Cleanse me. Reinige mich. And help me to close the account on this. Und hilf mir, die Rechnung zu begleichen. Help me to pass through the cross. Hilf mir, durch das Kreuz hindurchzutreten. Into your presence. In deine Gegenwart hinein. That I have fellowship with you as my Father. Dass ich Gemeinschaft mit dir als meinem Vater habe. And with people. Und mit Menschen. As it should be. So wie es sein sollte. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me in the blood of Jesus. Wasch mich im Blut Jesu. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.